Abschnitt 28 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Paris. Ich habe mir eine Rebhuhn-Pastete mit in mein kleines Hotelzimmer genommen. Und esse sie an dem Fenster, das nach dem stillen Hofe zugeht. Diese Pastete soll zusammen mit einer Flasche Burgunderwein mein Frühstück sein, an dem heimlichen Pariser Tag. Die Mittagssonne fällt senkrecht in den Hof und zieht einen breiten hellen Streifen, der durch vier Stockwerke in die Tiefe geht. Diese Konstellation haben sich vier Katzen ausgenutzt, vier jener großen braunen Pariser Katzen. In den sonnigen Fenstern der vier Stockwerke sitzt je eine Katze und wärmt sich. Vier Katzen senkrecht übereinander. Das sieht sehr komisch aus, aber den Katzen scheint das gleichgültig zu sein. Und sie kümmern sich um die Komik gar nicht. Sie sonnen sich ernst und gründlich und sind vier schöne runde Geschöpfe, die die guten Gaben der Gestirne und der Weltgesetze gelassen für sich in Anspruch nehmen. In den anderen Fenstern des Hofes, die kühl und schattig sind, regt es sich hier und da. In dem einen schnurrt eine Nähmaschine los, und daran sitzt ein blasses Mädchen, das schwarze Haar hat und die Augen der großen babylonischen Hure. Hinter einem anderen Fenster nebenan sitzt Tag aus, Tag ein in seinen Büchern vergraben ein Priester und schreibt. Er schreibt einen Kommentar zu Bossuets Leichenrede. Auf den großen Condé, der das Schwert Frankreichs in 20 Schlachten gezogen hat. Nach verzerrter Pastete gehe ich hinunter und auf die enge Straße hinaus, um so einen Spaziergang zu machen. Und da sehe ich wieder jene blinde Frau, die neben meinem Hotel an dem Durchgang sitzt und Blumen verkauft. Diese blinde Frau sitzt ganz aufrecht da, hat über die Knie ein kleines Brettchen gelegt, auf dem einige billige Blumen liegen. Und an der Brust ein Schild, auf dem geschrieben steht Pensez à l'aveugle, s'il vous plaît. Sie hat graue, wirre Haare und die großen, tragischen Gesichtszüge der Schauspielerin Eleonora Duse. Wie es nun gekommen ist, dass ich dieser Frau niemals eine Blume abgekauft und ihr auch sonst nie ein Geldstück geschenkt habe, das weiß ich nicht. Vielleicht geschah es nur deshalb, dass mich eine Schuld und die verwirrenden Fäden eines Schicksals mit dieser Stadt verbinden sollte. Denn wenn ich jetzt an Paris denke, so steht vor meinem Auge die bettelnde Duse und in meinem Herzen rauscht es auf. Und meine Augen beginnen zu brennen in Scham und Sehnsucht. Selbst in den Winkeln deines Elends bist du schön, edelste und trauteste der Städte. Ende von Abschnitt 28.